Bitteschön. Okay. Guten Tag, Dr. Erblen ist mein Name. Ich bin zuständige Ärztin heute für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnese-Gespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin einverstanden, Frau Doktor. Ja. Okay, ich möchte zuerst ein paar personenbezogene Fragen stellen. Danach können wir über Ihre aktuelle Beschwerden besprechen. Alles in Ordnung? Ja, einverstanden. Okay. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Thomas Berthold. Thomas mit TH, ja? Ja, richtig. Können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Berthold schreibt sich BERTHOLD. Berthold. Okay, danke, Herr Berthold. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Okay, wann sind Sie genau geboren? 5. Mai 1999. 99, ja? Okay. Wie groß sind Sie, Herr Berthold? Oh, ich bin ungefähr 1,85. Wie viel wiegen Sie zurzeit? So 68 Kilo ungefähr. 68 Kilo. Okay. Vielen Dank für die Informationen. Was für Beschwerden haben Sie, Herr Berthold? Wie kann ich Ihnen helfen? Frau Doktor, ich fange vielleicht mal an, was ich glaube, was das Problem ist. Und zwar, ich hatte vor ungefähr einer Woche so eine Mandelentzündung gehabt, also Halsschmerzen. Die Mandeln waren auch angeschwollen. Ist das ein bisschen besser geworden? Und dann habe ich aber so einen Zahnschmerzen bekommen. Es war so am nächsten so ein Abszess im Zahn. Und da war ich vor 2 Tagen beim Zahnarzt und der hat dann gesagt, dass der Zahn faul ist und da musste gezogen werden. Hat den Zahn dann gezogen, dann gespült und danach haben die Schmerzen auch ein bisschen nachgelassen. Und jetzt habe ich seit gestern hohes Fieber bis 39,5 und auch Schüttelfrost und ich fühle mich insgesamt sehr schwach. Und deswegen komme ich jetzt zu Ihnen. Okay, ich verstehe. Herr Berthold, haben Sie wegen Mandelentzündung irgendwelche Medikamente angenommen? Habe ich nicht. Nee. Okay, so vor der Zahn entfernen oder Abszess, hatten Sie ein Antibiotikum angenommen? Nein, Frau Doktor, habe ich nicht. Doch, Okay. das habe ich nicht eingenommen. Ich verstehe. So, und Sie haben gesagt, seit gestern haben Sie Fieber und Schüttelfrost. Ja. Wo haben Sie das Fieber gemessen? Also mit einem Fieberthermometer, das habe ich mir von einem Freund ausgeliehen. Ich wohne in einem Wohnheim. Im Mund Und oder Achse? im Im Mund, Mund. ja. Okay. Okay, ich verstehe. Nachtschweiß haben Sie? Kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich schwitze Tag und Nacht eigentlich jetzt seitdem ich Fieber habe. Ich habe keinen Appetit, kann nichts essen seit 2 Tagen und habe auch Gelenkbeschwerden und habe auch ein bisschen Beschwerden im linken Oberbauch. Das drückt so ein bisschen. Meine Luft ist auch nicht so gut, muss ich sagen. Also sind alles so viele Probleme, die ich habe. Und auf der Haut habe ich jetzt auch so auf den Unterarmen Punkte und an den Unterschenkeln, glaube ich, auch so Punkte gesehen. So rote Punkte. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Rote Punkte haben Sie Ja, auch. ja. Unterarm und Unterschenkel, ja? Oh, genau, ja. Okay, ich verstehe. So, was für Beschwerden haben Sie beim Gelenke und welche Gelenke haben Sie diese Beschwerden? Schultern, die Ellenbogen, Knie, Knöchel, also das sind viele Gelenke, die mir einfach wehtun. Und gibt es Schwellungen auch Nee. am Gelenken? Nur Nee. Schmerzen, ja? Ja, so wie manchmal bei der Grippe das vorkommen kann, so habe ich das ungefähr empfunden. Krippen auch, okay. Nee, wie bei einer Grippe. Wie Grippe, okay. Wie bei einer Grippe, wo man Gelenkschmerzen haben kann. So fühlt sich das an. So, haben Sie auch Gliederschmerzen Ja, oder das ist so. körperliche Schwäche? Ja, Ja. Schwäche habe ich und das, diese, ja, Gelenk, Gliederschmerzen kann beides sagen. Ja, also Ja, tut okay. beides weh. Ja. Okay. Ja. Wie ist die Hautrötung? Wie groß? Eine Hautrötung habe ich nicht, Frau Doktor. Also Hautfarbveränderung, ja, und am Unterschenkel und Ah, diese Punkte meinen Unterarm. Sie? Ah, die Ja, sind ganz Punkte. klein, so wie Stecknadelkopf groß. Ganz kleine Okay. Punkte sind das. So, okay, Tun auch Punkte. nicht weh. Juckt Okay. auch nicht. So, seit wann haben Sie diese Punkte Ja, und seit gestern. seit gestern? Gelenkschmerzen auch seit gestern, Auch, ja? ja. Okay. Haben Sie Beinödeme bemerkt? Was sind Beine denn, Frau Doktor? Ja, so dicke Beine. Mein Bein ist nicht dick, nein. Okay. Ich verstehe. So, leiden Sie unter Herzrasen oder Herzstolpern? Also Herzrasen habe ich, ja. Ich merke, wie das Herz so schnell pumpt, ja. So, seit gestern oder früher Ja. haben Sie auch? Okay. Seit gestern, hauptsächlich früher, habe ich auch immer wieder mal so ein bisschen Herzrasen gespürt, aber seit gestern ist es hauptsächlich so, dass ich das merke. Ach ja, so haben Sie, ja, leiden Sie unter Atemnot? Ja, ich bin kurzatmig jetzt, ja. Diese Atemnot sind abhängig von Belastung oder in Ruhe In aufgetreten Ruhe nicht. sein? In Ruhe nicht bei Belastung. Wenn ich jetzt irgendwo aufstehe und Treppen steige, dann merke ich, dass das nicht so einfach ist wie früher, wie ich kenne. Ich verstehe. So, Sie haben auch gesagt, Herr Berthold, im linken Oberbauch Schmerzen. Ja, so ein Druckgefühl, ja, habe ich auch seit Druck. gestern. Strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus oder lokalisiert nur im linken Oberbauch? Also die sind im linken Oberbauch, ja. Okay, so Herr Berthold, hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit merklich verändert? Nein, ich bin immer so um die 68 mal ein paar Kilo mehr, ein paar Kilo weniger, aber immer ungefähr. So zwischen Stabil. 65 und 70 immer, ja. Okay. Wie ist Ihr Schlaf? Also jetzt seit 2 Tagen kann ich nicht gut schlafen. Nee. Auch jetzt wegen Fieber konnte ich nicht gut schlafen. Ja, ich verstehe, das ist normal. Aber So. vorher habe ich jetzt keine großen Probleme mit dem Schlafen. Okay, alles klar. So, haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Haben Sie, ich meine, Durchfall oder Durchfall habe ich nicht, Verstopfung? nein. Nein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt wenig gegessen in den letzten 3, 4 Tagen und habe jetzt vor 3 Tagen letzten Stuhlgang gehabt. Also ansonsten habe ich jetzt keine Probleme. So, Sie haben vor 3 Tagen Stuhl Ja, abgesetzt, ja? ja, ja. So, hat sich Auffälligkeiten Ihren Stuhl? Nein, normal nicht. Aber ich esse halt auch weniger jetzt seit 2 Tagen, 3 Tagen. Ja, das ist normal. Genau. Ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Eigentlich nicht. Ich habe nur gemerkt, dass seit gestern schäumt das viel, wenn ich Wasser lasse. Schon mich. Ja. Okay. Also, Klosett. Gab es Blut? Nein, Auch kein Blut. nur schon mich, ja? Also, das ist mir aufgefallen, war früher nie so, dass es so also aufgeschäumt hat. Wie Also war die Farbe? normal. Ist ein bisschen dunkler, weil ich wenig getrunken habe, glaube ich, aber sonst normal. Genau, okay. Ja, ich verstehe. So, Herr Berthold, wie ist Ihr Hals jetzt? Haben Sie noch Schluckbeschwerden? Nein, das Hals ist So. besser. Hals ist besser. Besser. So, Sie haben keine Schmerzen im Hals. Im Hals habe ich keine Schmerzen, nur ein bisschen da, wo der Zahn gezogen ist, aber auch nicht so viel. So, ich habe nicht ganz genau verstehen. Ihren Zahnarzt hat Ihren Zahn entfernt oder Ja. nur Abszess Also er hat drin? gesagt, der Zahn ist faul und da musste er ziehen, damit, weil die Entzündung da drin war, hat er gesagt, da musste er den Zahn ziehen, das ist dann ein Abszess gewesen. Okay, alles klar, jetzt ich verstehe. Als ja, jetzt ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Vorerkrankungen stellen, Herr Berthold. Sie sind sehr jung, aber leiden Sie irgendwelche chronische Vorerkrankungen? Ich meine, wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe bis letztes Jahr habe ich Heroin gedrückt. Und bin seit ungefähr jetzt einem Jahr habe ich bin ich auf Methadon eingestellt. Dem Jahr war ich auch ein paar Mal rückfällig, aber jetzt versuche ich das konsequent mit Methadon zu machen. Wie lange haben Sie Heroin eingenommen? Drei, 4 Jahre bestimmt. Ja, seit. Okay. Haben Sie auch Spitze benutzen? Wie meinen Sie? Wie andere Drogen oder mit Heroin? Also früher hatte ich andere Drogen, dann war ich lange Zeit nur auf Heroin. Und jetzt, wie gesagt, seit ungefähr einem Jahr, so habe ich jetzt Methadon und versuche nicht mehr zu spritzen. Was für andere Drogen haben Sie angenommen, Also außer früh, Heroin? ja, ich habe mit Cannabis angefangen. Schule noch und dann ist dann so langsam, habe ich andere Sachen noch probiert, aber dann ist dann letztlich war ich lange auf Heroin. Ja, ich verstehe. So, okay. Ja. So, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf irgendwelche Medikamente oder andere Substanz? Also ich habe jetzt nur das Methadon. 60 Milligramm momentan. Ansonsten habe ich halt so Schmerzmedikamente, wenn ich halt Probleme habe. Ibuprofen habe ich manchmal genommen. Okay, Methadon, wie oft nehmen Sie pro Tag? Einmal 60 Milligramm. Einmal 70 Milligramm. Okay. Also, diese Methadon von Ihrer Arzt verschrieben, oder? Ja, von der Drogenambulanz, ja. Drogenambulanz. Alles klar, Herr Berthold. So, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich war letztes Jahr im Krankenhaus, da hatte ich, war ich noch auf Heroin und da hatte ich auch einen Abszess gehabt hier in der Schulter, war eine Achsel Abszess gekommen. Rechts Schulter. Ja, rechte Schulter. Da ist das operiert worden. Also musste aufgemacht werden. Dann war ich aber auch 4 Wochen lang im Krankenhaus und da habe ich dann noch Antibiotika auch bekommen und dann sagt das Herz wäre nicht in Ordnung und so weiter, aber ich weiß nicht mehr genau. Okay. Nach der Operation und Antibiotikum war alles gut? Ja, so im Schulter. da ist dann besser geworden, ja. Ja. Okay, freut mich. So, sind Sie allergisch auf irgendwelche Substanz oder Nein. Medikamente? Nein, keine Sehr Allergie. gut, okay. Haben Sie Unverträglichkeiten, Herr Berthold? Auch nicht. Okay. Rauchen Sie Zigarette? Ah, manchmal, aber also nicht regelmäßig. Ich rauche manchmal, dann rauche ich wieder nicht. Also sehr unregelmäßig. Durchschnittlich oft rauchen Also Sie? Wie? vielleicht in der Woche ein, zwei Schachteln Zigaretten vielleicht. Manchmal auch gar nicht, an manchen Tagen gar nicht und dann wieder ein, zwei Schachteln. Das weiß ich so, dass ich aufpassen muss, weil ich die kaufen muss, sind sehr teuer mittlerweile. Deswegen versuche ich das möglichst wenig zu machen. Ja, Zigaretten. das okay, ich verstehe. Seit wann rauchen Sie, Herr Berthold? Ah, schon. Da war ich 14, 15 Jahre alt, in der Schule habe ich angefangen. Trinken Sie Alkohol? Selten. Was für Alkohol trinken Sie? Bier oder auch mal Schnaps, aber sehr unregelmäßig. Okay. Treiben Sie Sport? Nein. Herr Berthold, sind Sie ledig oder Ja, ich lebe verheiratet? allein. Ja. Ich lebe allein. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Was machen Sie als beruflich? Ich bin arbeitslos. Okay. Seit wann sind Sie arbeitslos? Also jetzt, ich habe früher mal immer wieder mal hier und dort gearbeitet, aber unregelmäßig jetzt, seit ungefähr einem halben Jahr habe ich jetzt keine Arbeit und lebe von der Sozialhilfe. Haben Sie bestimmte Beruf? Nein, ich habe die Schule abgebrochen und habe ich hier und da mal gejobbt ein bisschen, aber habe ich keine Lehre gemacht. Okay, ich verstehe. Alles klar. Wie ist Ihr Impfstatus? Meinen Sie den Corona oder Ich was? ja, Corona auch gegen Kinderkrankheiten. Oh, das weiß ich nicht, Frau Doktor. Corona habe ich aber damals drei Impfungen gemacht, das weiß ich noch. Okay. Die anderen Kinderkrankheiten weiß ich nicht. Ich verstehe. Okay. Waren Sie in den letzten 3 Monaten im Ausland? Nein. Okay. Jetzt ich möchte etwas fragen zu Ihrer Familiengeschichte. Gibt es wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte? Also, meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Bei der Mutter, da habe ich jetzt auch keinen Kontakt mehr, aber ich weiß nicht, die hatte, weiß nicht, glaube ich, Zucker hat sie gehabt, aber ich bin nicht sicher, ob das. Okay, ich verstehe. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin alleine. Herr Berthold, ich möchte jetzt eine kleine Zusammenfassung machen. Dann, wenn ich etwas nicht vergesse oder falsch verstehen, korrigieren Sie mich bitte. Einverstanden, Frau Doktor. Vor einer Woche haben Sie Mandelentzündung. Dagegen nehmen Sie keine Medikamente. Vor 2 Tagen haben Sie Zahnschmerzen wegen Abszess. Ihren Zahn wurde entfernt. Seit gestern, Sie haben 39,5 Grad Fieber und Schüttelfrost. Zusätzlich Gelenkschmerzen, Hautpunkte Unterarm und Unterschenkel. Linken Oberbauchschmerzen, Gliederschmerzen, Herzrasen und beim Belastung auch Atemnot. Ja. Ja, so haben Sie solche Beschwerden früher gehabt oder das ist erstmalige? Also damals, als ich diesen Abszess hatte, hatte ich auch so Beschwerden gehabt, ja, danach. Okay. Und Sie waren nicht beim anderen Arzt deswegen, ja? So, ich meine diese seit gestern. Nein, bin ich Okay. direkt zurückgekommen ins Krankenhaus. Okay. Und Ihren Appetit ist nicht so gut, Ja. auch Schlaf nicht so gut wegen der aktuellen Beschwerden. Sie haben auch schleimige Wasserlassen. Ja, das ist jetzt ein, ja, also es hat geschäumt beim Wasserlassen. Das weiß ich nicht, vielleicht hat es auch nichts zu bedeuten, ich weiß nicht. Okay, Sonst ich habe ich keine verstehe. Beschwerden beim Wasserlassen. Wir werden alles überprüfen, keine Sorge. Ja, so möchten Sie noch etwas hinzufügen oder Ja. fragen Also Sie ich an hatte, mich? ja, ich hatte gesagt, habe ich Ihnen gesagt, letztes Jahr war ich im Krankenhaus 4 Wochen lang, habe ich gesagt, gell, wegen Ja, ich habe Abszess und alles. Diabetika, und dann war das Herz wohl auch ein Problem, aber noch nichts Genaues weiß ich jetzt nicht. Also wegen dieser Herzproblem waren Sie nicht beim Kardiologie, ja? Nein, die haben mich Okay. 4 Wochen lang mit Antibiotika behandelt, und dann habe ich noch ein paar Wochen lang zu Hause Antibiotika genommen, und dann war ich nicht mehr beim Arzt gewesen. Okay. Dann Aber habe ich mit Heroin aufgehört danach. okay. Aber haben Sie keine Operationen außer Abszess? Nein. Ja, okay. Nein, Okay, ich verstehe. nein. So, Herr Berthold, jetzt werde ich Ihnen körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen. Und dann werde ich auch Herz-Ultraschall und Bauch-Ultraschall durchführen. Ja, Sie können ja Behandlungsraum gehen. Ich komme gleich. Alles klar. Okay. Und ich muss dann im Krankenhaus bleiben, oder also ich würde gerne im Krankenhaus bleiben, wenn es geht. Ja, je nach alle Ergebnisse können wir nochmal wieder mit Ihnen sprechen. Ja, also ich bleibe gerne im Krankenhaus, wenn es nur notwendig ist, mache ich gerne. Okay, ja, ich werde meinem Oberarzt Bescheid geben. Okay, alles klar. Ja. Danke schön, Frau Nachtung. Vielen Bitte. Dank. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Also war alles gut gefragt, ne? Alle. Ja, aber Aber Sie hatten noch Fragen. ein paar Fragen müssen wir stellen. Okay, bitte, dann fangen Sie an. Okay. Sie haben gesagt, linke Oberbauchschmerzen Ja, und Beschwerden. irgendwelche Achsel- oder Hals Lymphadenopathie oder was bedeutet Deutsch? Ich weiß nicht. Lymphadenopathie bemerkt. Lymphknoten. Lymphknoten. Noten. Lymphknotenschwellung. Ja, Lymphnotenschwellung. Hat er nicht gemerkt, nee. Okay. Darf ich Sie fragen, ob Sie wechselnden Partner, häufig wechselnden Partner haben? Seit 4, 5 Jahren keine Partner. Keine Partner. Okay. Haben Sie ein Engegefühl oder Druckgefühl in der Brust? Hat er nicht, nein. Darf ich eine Frage? Bitte, ja. Wie ist Ihr allgemeiner Zustand, der Patient? Er ist sehr schwach. Sehr schwach, abgeschlagen, kein Ja. Appetit. Und vorher haben Sie eine Infektionneigung oder Immunschwäche? Immunschwäche hat er sonst nicht. Ist Also davor, bekannt. vor einer Woche ging es ihm gut, hat auch keine Probleme vorher gehabt, ja. Sind Haben Sie Sie, er hat, hat AIDS-Test gemacht, bevor er mit Methadon angefangen hat. Aber negativ HIV. Das ist auch wichtig. Okay. Haben Sie Sehstörungen? Sehstörung. Gestern kurz mal, ja. Und jetzt wieder besser. Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie flach liegen? Nein. Und sind die Läsionen, die am Unterarm und Unterschenkel bestehen, schmerzhaft oder nicht? Er hat gesagt, nicht schmerzhaft, nicht juckend. Unser Punkt. Sind Sie seit gestern oder in letzter Zeit ohnmächtig geworden? Nein. Dankeschön. Entschuldigung. Sie erwähnen bei Ihnen eine punktförmige Hautveränderung zu haben. Ich habe es nicht verstanden. Punktförmige. Ja, Ja. punktförmige Hautveränderung zu haben. Diese Veränderungen, wann haben Sie bemerkt? Gestern. Gestern. Ist das neu? Ja, Ja. Petechen. Ja, Patient weiß nicht, was Petechen sind, aber es sind Petechen, ja. Ja. Können wir Arztgespräch anfangen, hocam? Her şey Wenn soruldu. keine weiteren Fragen sind, können wir Arztgespräch anfangen. Ja, Arztgespräch, gerne. Okay. Bitte schön, abla. Herr Doktor, Okay. bitteschön. Oberarzt. Guten Abend, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten gerade aufgenommen, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Ja, bitte Hätten ja. Sie kurz Zeit? Okay, danke. Es geht um Thomas Berthold. Er ist 24 Jahre alt, am 5. Mai 1999 geboren. Er ist 1,85 Meter groß, 68 Kilogramm schwer. Herr Thomas Berthold hat Sie heute bei uns wegen seit gestern plötzlich aufgetretene Fieber und Schüttelfrost vorgestellt hat. Außerdem erwähnte der Patient, dass vor einer Woche Tonsillitis mit Fieber habe. Aber dagegen habe er keine Medikament. Tonsillitis mit Fieber oder Ohne Fieber. ohne Fieber. Ja. Okay, so. Dann vor 2 Tagen habe er Zahnschmerzen und besucht er Zahnarzt eine Zahnabszess und Fäule festgestellt wurde und ihren Zahn wurde entfernt. Vor der Eingriff hat er keine Antibiotik. Dann seit gestern habe er 39,5 Grad Fieber, das im Mund gemessen sei. Ja, zusätzlich erwähnte er, dass Arthralgie im Schulter, Ellbogen und Kniegelenk, Gliederschmerzen auch. Ja, noch er habe auch im linken Epigastrium Schmerz habe gehabt habe ve wie Druckgefühl. Linken Unterbauch oder Epigastrium hocam? Welches? Linke Oberbauch. Oberbauch dedi. So. Linken Oberbauch. Ja, Ja. richtig. Nicht Epigastrium und Oberbauch. Ja, Epigastrium, linke Oberbauch, ja, ist in Ordnung. Des Weiteren sind den Patienten die folgende Begleitsymptome aufgefallen: Fatigue, Takykardie, Petechien, ja am Unterarm und Unterschenkel. Belastungsdyspnoe, ja und schleimige Wasserlassen. Vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf seit 2 Tagen beschwerdebedingte Inappetenz und Schlafstörungen. Er habe letzte Stuhlgang vor 3 Tagen gehabt. Ja, es sind keine relevanten Vorerkrankungen bekannt. Als ja, in Bezug auf Medikamente nehme er Methadon 60 Milligramm einmal pro Tag wegen der Heroinabusus. Bei Bedarf nehme er Ibuprofen ein. Vor einem Jahr wurde er stationär behandelt wegen rechte Schulterabszess. Er wurde deswegen operiert und 4 Wochen im Krankenhaus Geblieben, ja. geblieben. Es sind keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Unregelmäßige Zigarette. Er hat gesagt, ein oder zwei Schachtel pro Woche oder pro Monaten geraucht. Pro Seit Woche, ja. Pro Woche. Seit 15 Jahren rauche er. Ertrinke unregelmäßig Alkohol, Bier oder Schnaps. Schnaps, ja. Schnaps. Schnaps. So, die Drogenanamnese sei auffällig. Er habe seit 3 bis 4 Jahren unterschiedliche Drogen angenommen in den letzten Jahr hat Heroin konsumiert. Aber seit einem Jahr habe er Entzugstherapie mit Methadon angefangen oder bekommen. Er ist ledig und wohne allein. Er ist einem halb Jahr arbeitslos. Sein Impfstatus gegen Corona vollständig, gegen Kinderkrankheit unbekannt. Die Reiseanamnese war unauffällig. Und Familienanamnese seien auch unauffällig, weil er habe keine enge Kontakt. Okay. Alle anamnestischen Eingabe deuten am ehesten auf eine Infektiv-Endokardit wegen Tonsillitis und Zahnoperationen und auch es gibt eine große Risikofaktor Aktuell oder früher? Drogenabusus. Früher, vor einem Jahr. Ist das jetzt Risikofaktor für jetzt? Nee, aber ich glaube, vielleicht seinem Immunsystem nicht so stark vielleicht. Meinen Sie? Aber das ist ja einem Jahr Seit einem Jahr so. sagt er noch keine Heroin mehr. Ja. Und akut auftreten, Fieber sehr hoch. Ja. Ja, ich bin Kardiologe, Hat deswegen. mit Heroin nichts zu tun, oder? Ja, Oder was zu tun? Hat es was zu tun mit dem Heroin? Jetzt die akute Endokarditis? nein, Frau Doktor? Kokain, okay. Frau Doktor, hat es was zu tun mit dem Heroin? Ja, eigentlich, ich bin mir nicht sicher, Hm. ob das etwas machen könnte, aber so, er habe auch Spritze benutzen, so. Bei wem ist denn das Risiko einer infektiösen Endokarditis erhöht? Bei wem? Unabhängig ist von Drogenpatienten. Kriegt jeder eine Endokarditis? Jeder Mensch? Beim Zahneingriff? Nee, nicht jeder Mensch, aber Bei so. welchen Patienten, bei welchen Patienten ist das Risiko erhöht, dass sie ein infektiöses Endokarditis bekommen? Normalerweise vielleicht ja, zum Beispiel Diabetes mellitus könnte sein oder chronische Ja. Leberkrankheit, Das ist aber Krankheit. eine Allgemeininfektion, aber es geht ja hauptsächlich um diese Endokarditis. Bei welchen Patienten ist das Risiko erhöht, dass sie eine Endokarditis entwickeln? Diabetes kann man auch Hautinfektionen bekommen oder andere Sachen. Und bei welchen Patienten ist Endokarditis erhöht, Risiko erhöht? Deswegen muss man diese Patienten auch. Vielleicht die fehlende kardiyak Ja. Struktur, zum Beispiel ACD oder WCD, Was ist ACD? Atrial Ja, septal es geht in die richtige Richtung, ja. Ja, es geht in die defekt. richtige Richtung. Und Ja, Herzklappen, genau. ja, Bei Patienten Schwäche. mit Herzklappenproblemen, Herzklappenschädigung, ja. Okay. Ja, Und er hat er, habe ja. Tachykardie seit gestern, aber stärker, aber früher habe er auch Ja. manchmal Tachykardie. Was ist aus der Anamnese das Wichtigste, worauf Sie bei diesen Patienten auf Herzklappenstörung oder Krankheit schließen könnten? Aus der Anamnese hat er das erzählt. Was hat er erzählt? Beim Belastung habe er Dyspne Wann es und eher was früher war bei ihm? früher habe er ja im Krankenhaus Ja. und damals war Antibiotikum Ja. geschrieben, aber Ja. er habe nicht regelmäßig Nee, er hat aber 4 Wochen im Krankenhaus Antibiotika bekommen, ja. bekommen, Also ja. er hat damals Heroin gespritzt. Dann hat er vermutlich damals eine Bakteriämie entwickelt, ja, und hat damals schon eine Endokarditis gehabt, die behandelt worden ist mit 4 oder 6 Wochen Antibiotikum, ja. Das heißt, er hat vermutlich eine Herzklappenvorschädigung gehabt, schon mal. Ja. Jetzt ist das Risiko, auch wenn er nicht mehr spritzt, hoch, dass er durch andere Sachen wie zum Beispiel Zahneingriff oder es gibt ja auch andere Sachen, Koloskopie oder andere Sachen oder urologische Eingriffe, oder eine Endokarditis entwickelt auf dem Boden einer geschädigten Herzklappe. Ja? Das ist bei dem Patienten so die Rekonstruktion des Falles. Also er hat vermutlich eine Herzklappenschädigung vorher gehabt durch eine Endokarditis und das ist jetzt sozusagen Ja. immer neu. Ja. Was machen Sie mit dem Patienten? Schicken Sie ihn nach Hause? Nein, er habe Fieber. Ja. Und schlechter Zustand, allgemein Zustand und ja, Belastung des Bühne. Deswegen möchte ich diese Patienten stationär aufnehmen. Und welche Diagnostik machen Sie, damit Sie den Verdacht auf Endokarditis bestätigen können? Zuerst werde ich beim Labor BSG, CRP, Blutbild und Leber- und Nierenwerten bestimmen, Ja. Blutkultur nehmen und Antibiogramm auch veranlassen. Dann werde ich beim diesem Patient ein Echokardiographie machen. Ja, okay, um zu gucken, ob die Herzklappen funktionieren. Ja, genau. Ansonsten bei der Körperuntersuchung gucken Sie auf Herzgeräusche, ja, ausgedrückt. Ja, natürlich, genau. Okay. Und Blutkulturen, nehmen Sie wie viel ab? Eine Blutkultur reicht aus, oder? Wie viel nehmen Sie ab? Oder fangen Sie erst mit Antibiotika an und dann Blutkultur oder machen Sie andersrum? Ja, ich würde sofort eine Antibiotiktherapie einleiten, Ja. aber nach dem Nachweis von Erreger und Resistenzergebnisse könnte ich umstellen. Ja, okay. Und die Blutkultur nehmen Sie vor der Antibiotikagabe ab, ja? Genau, Wie viel? sofort. Eine Blutkultur oder wie viel nehmen Sie ab? Ich glaube, ja, Mindestens 3, ja? mindestens 30, ja. 3 bis 5 abnehmen, ja? Und dann Antibiotika. Ja, genau. Differentialdiagnostisch, hocam. Differentialdiagnostik, ja? Was gibt es da an Differentialdiagnosen? Ja, septische Arthritis könnte sein und Pneumonie könnte sein. Könnte auch sein, ja. Ja, so können wir auch sagen, Septizemie. Septis, ja, Septis kann sein, ja, richtig, ja. Hat jemand noch die Dings genannt? Das rheumatische Fieber hat noch jemand genannt, gell? Ja. Könnte auch sein, ja. Mononukleose. Auch möglich, ja. Alles, ja. Weil Mal, warum? Erstens mal. Oberbauchschmerzen. Warum hat der Oberbauchschmerzen, der Patient? Splenomegalie. Ja, Ja. sicher. Okay. Sehr gut. Ja, sollten wir schaumige Urin wie Nephropathie denken? Ja. Warum schäumt der Urin, wenn man was hat? Ja, eisweiß kommt Proteinuria, mit. könnte sein. Hepatosplenomegalie, ich denke nicht Nephropathie, hocam. Hepatosplenomegalie möglich, İkterus. Danach eine schleimige Urin möglich. Also schaumiger Urin ist ein Zeichen dafür, dass viel Eiweiß ausgeschieden wird. Deswegen kann es eine Nephropathie oder eine Nephritis sein, eine Begleitnephritis, ja? Ja. Sein. So schnell wie möglich eine Nephropathie möglich, hocam? Also erstmal eine Nephropathie. Nephritis, ja, und dann, klar, muss man gucken, Eiweiß im Urin gucken und dann schauen. Also Okay. das Wichtigste ist natürlich hier die antibiotische Therapie, ja, ganz schnell einleiten. Und auch, also Breitbandantibiotikum, also Kombinationsantibiotikatherapie, bis sie ein Antibiogramm bekommen, dann anpassen können natürlich, ja. Und es ist ein, ist das eine leichte Sache? Also kann man den dann am nächsten Tag, wenn er entfiebert hat, nach Hause lassen, den Patienten, oder würden Sie den da behalten? Also es ist eine leichte Sache Warten, oder eine schwere Erkrankung? warten, ich möchte warten. Ja. Also ist es eine schwere Erkrankung oder ist es eine leichte Erkrankung, Endokarditis? Endokarditis andauernde wegen der Wenn Herzschädigung andauernd. der Patient fragt, Frau Doktor, ist das gefährlich, was ich habe? Sagen Sie, nein, nein, ist alles harmlos. Oder was sagen Sie ihm? Ja, ich werde sagen zum Patienten, Sie haben wegen der Infektion Herzschädigung, aber wir werden diese Infektion therapiert. Was kann passieren bei Patienten mit Endokarditis? Also, dass sie septisch werden, natürlich Sepsis, Multiorganversagen, können sie sterben auch daran. Ja. Was ist noch an Komplikationen bei Endokarditis-Patienten zu gedenken? Herzinsuffizienz. Ja, genau, das war ein Klappenabriss oder dass die Klappe kaputt ist. Gut, der Herzinsuffizienz. Ja. Ja, okay. Und auch neurologische Störungen, Bewusstsein, wenn es septische Embolien hat zum Ja, Beispiel. selbst schon. Ja, also die Prognose ist schon nicht ganz so, ist ernst, ja, also darf man nicht Sehr zu lang. ernst, ja. Genau. Genau, okay, sehr gut, prima. Okay, weitere Kommentare oder Vorschläge zur Diagnostik und Therapie? Ich glaube, hat die Frau Doktor alles ziemlich gut gefragt, ja. Man muss nicht immer alles wissen, ja. Als Ophthalmologe muss man jetzt nicht die Endokarditis-Therapie wissen, aber ich denke, das war sehr gut trotzdem gemacht, alles mit Anamnese und Vorschlag, Diagnostik. Oder? Hocam, Andere Meinung, oder? ich meine Meinung andere. Dass der Patient hat infektiös Mononukleose eine Diagnose. Nee, er hat eine Karditis. Nein, viele Endokarditis-Patienten habe ich therapiert, aber diese Symptome, ich denke, infektiös Ja. Wenn Mononukleose. Sie das, wenn Sie das in der Prüfung sagen, dann sind Sie durchgefallen. Ja, durchgefallen, dreimal. Das nicht sagen, ja, sagen, okay, alles stimmt, Herr Okay. Dozent, was Sie gesagt haben, stimmt alles. Immer so sagen, ja. Okay. Ja, gut. Also, Noch andere Fragen, Kollegen? ja, fragen. Gerne jetzt fragen. Also, keine weiteren Fragen. Ich gucke mal im Chat nach. Rheumatisches Fieber haben wir besprochen. Jawohl. Also, keine weiteren Fragen. Und das Prüfungsergebnis ist bestanden, ne? Auf jeden Fall. Ja, Würde ich sagen. ich denke. Auch wenn die Kardiologen anderer Meinung sind. Ja. Aber